WDR 5. Neugier genügt. Hey, did you read about this guy in London? Hey, hast du von diesem Mann in London gehört, der taub ist und so eine Hörprothese trägt? Er hat sein Gerät gehackt und kann jetzt Wi-Fi-Töne hören. Das ist fantastisch. This is fantastic. Der Mann, der das Internet hören kann, heißt Frank Swann. Auf einem seiner Stadtspaziergänge hat der Wissenschaftsjournalist diese geheime Klangwelt aufgezeichnet und das Audio anschließend für alle frei zugänglich ins Netz gestellt. Als Phantom Terrain's Data Walk. Bei einem starken Signal ist der Sound stärker, bei einem schwachen ist es ein schwacher Ton. Jedes Netzwerk klingt, aufgrund der eigenen IP-Nummer, ein bisschen anders. Wenn er durch die Straßen Londons läuft, ist es ein bisschen so, als würde er durch einen Wald spazieren und unterschiedliche Vögel singen hören. Der Mann, der so begeistert von den Möglichkeiten der neuen Technik schwärmt, heißt Hannes Sjöblot. Er ist Schwede und Vorsitzender der Bionifiken, einem kruden Grüppchen aus Biohackern, Hobbywissenschaftlern, Transhumanisten und Softwarefreaks, die daran arbeiten, die Verschmelzung von Mensch und Technik voranzutreiben. Was ich aufregend finde, unsere Körper wurden vor ewigen Zeiten entwickelt, als wir noch Jäger und Sammler waren. Deshalb haben wir hervorragende Sinne, um zum Beispiel einen Löwen im Busch auszumachen oder gute Früchte zu finden. Fähigkeiten, die in der modernen Zeit aber nicht mehr wirklich hilfreich sind. Wenn man sich fragt, was 2015 an zusätzlichen Sinnen nützlich wäre, dann finde ich es eine gute Idee, wenn man in der Lage ist, unterschiedliche Wi-Fi-Frequenzen zu hören. Was meinen Sie? Da pfeifen sie drauf. Sjöblot lacht und versucht es handfester. Sämtliche Geräte um uns herum werden mehr und mehr über Netzwerke verknüpft. Wir haben Smart-TVs und Smartphones. Es gibt Smart-Kühlschränke, die wissen, wie häufig wir sie öffnen. Wir haben Smart-Körperwagen, die unser Gewicht in ein System einspeisen und auswerten. Zentralverriegelung beim Auto und so weiter. Es gibt also fast so etwas wie ein Ökosystem technischer Geräte um uns herum, mit dem auch der Mensch in irgendeiner Weise kommunizieren muss. Ein winziger implantierter Chip könnte all diese Geräte in Zukunft automatisch steuern und damit den Alltag vereinfachen. So eine Art individueller Funkschlüssel und Speichermedium in einem. In Schweden können sich das erstaunlich viele Menschen vorstellen. Salopp gesprochen sind uns Schweden Geschichte und Autoritäten ziemlich Schnuppe. Das heißt, dass die Leute extrem aufgeschlossen sind für Experimente und für Neues. Nicht nur Technikfreaks lassen sich heute schon Mikrochips implantieren. Sjöblot trägt selbst ein, zwischen Daumen und Zeigefinger. Ungefähr von der Größe eines Reiskorns, 12 x 2 mm, eine Art kleine Antenne in einer Glashülle. Ohne Interaktion mit dem Körper, also völlig harmlos. Es ist keine neue Technologie. Bei Tieren zum Beispiel wird sie schon lange eingesetzt und ist gut erforscht. Der sogenannte RFID-Chip, der mit Nahfeldkommunikation arbeitet, ist ruckzuck eingepflanzt. Nur ein kleiner Schnitt beim Piercer. Nicht besonders schmerzhaft. Das blutet auch nicht so doll, denn das Löchlein ist ja nicht sehr groß. Ein kleines Pflaster und du bist upgraded. Sjöblot zum Beispiel braucht keine PIN mehr fürs Handy. Er kommt ohne Zugangskarte ins Büro, ohne Kundenkarte in den Club oder ins Fitnessstudio. Er verriegelt automatisch sein Fahrradschloss, erhält beim Einkauf Rabatte. Alles dank Chip und entsprechenden Lesegeräten, die ihn ähnlich wie beim Scannen automatisch und berührungslos identifizieren. Selbst das Aufspielen und Löschen von Daten ist ein Klacks. Das geht von außen über die Haut. Ich halte mein Smartphone dicht an meine Hand und dann kann ich den Datenaustausch vornehmen. Klar, wenn du einen größeren Speicher haben willst, dann musst du natürlich das Implantat wechseln. Sich freiwillig chippen lassen, dieser Gedanke bereitet vielen nach wie vor Unbehagen, zumindest hierzulande. Wieso eigentlich? Bei Technikimplantaten wie Herzschrittmacher, Insulinpumpe und Co. hat doch auch niemand Bedenken. Genauso wenig wie bei technischen Geräten, die wir nahezu dauerhaft am Körper tragen. Mit dem Smartphone kann man dich jederzeit orten und es sammelt eine Menge Daten darüber, wer du bist und was du tust, was du im Internet treibst, was deine Interessen sind. Die Anbieter der großen Suchmaschinen wissen alles über dich. Darüber müssen wir uns Gedanken machen und nicht über einen kleinen implantierten Chip. not the main problem. Für Sjöblot sind Implantate einfach der nächste logische Schritt bei einer Technik, die immer kleiner wird und immer näher an unseren Körper heranwächst. Bestes Beispiel, der Minicomputer am Handgelenk oder die Datenbrille auf der Nase. Es ist wichtig, dass wir über den rasanten Wandel reden, den die moderne Technologie für die Gesellschaft bedeutet. Sie berührt ganz zweifellos unseren Körper, ob wir wollen oder nicht. Sie wird sich durchsetzen und deshalb sollten wir schon jetzt darüber reden. Reden allein ist dem Schweden aber zu wenig. Er will Möglichkeiten und Grenzen der Chip-Technologie in der Praxis ausloten. Der jüngste Coup seiner Gruppe? Die Eröffnung des Epicenters in Stockholm. Wer in dem hochmodernen Bürokomplex arbeitet und Chip trägt, der kann zum Beispiel ohne Kopiekarte kopieren und für den gehen sämtliche Türen automatisch auf. Ich muss nicht mehr in der Hosentasche nach meinen alten Metallschlüsseln graben. Ich lege einfach meine Hand an den Griff und die Tür öffnet sich. Das tut sie nur für mich, weil sie mich dank des Chips erkennt. Wenn jemand anders am Griff rüttelt, passiert nichts. Die Tür bleibt verschlossen. Die Ideen der Bionifiken scheinen aufzugehen. Bei der Eröffnung des Gebäudes jedenfalls haben sich Hunderte von Angestellten gleich vor Ort chippen lassen. Die internationale Presse spricht bereits von einer schwedischen Cyborg-Welle. Das findet Sjöblot übertrieben. Technisch definiert sich ein Cyborg darüber, dass eine Person Implantate trägt, die mit dem Nervensystem des Körpers interagieren. Hätte ich zum Beispiel einen Roboterarm, den ich über mein eigenes Nervensystem steuern könnte, dann wäre ich ein Cyborg. Aber dieses kleine, lächerliche Implantat, das ich trage, kann sich ja nicht mal mit meinem Körper austauschen. Ich bin kein Cyborg, aber ja, ich wäre gerne einer. Für Freaks wie das britische Cyborg-Girl Left Anonymous ist das, was Sjöblot und sein Verein treiben, von echter Cyborg-Forschung weit entfernt. RFID, die Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen, sei keine wirklich ernstzunehmende Zukunftstechnologie. Nur eine kleine Spielerei, nett zum Experimentieren, was für Einsteiger und Möchtegern-Cyborgs. Wichtige Daten würde sie niemals auf einem RFID-Chip ablegen. Viel zu unsicher, so die Spindeldürre stets in schwarz gekleidete Frau, die in schmerzhaften Selbstexperimenten hunderte von Implantaten ausprobiert hat. Aus reiner Neugier. Die Infos, die du auf den Chip aufspielst, können theoretisch von Leuten um dich herum ausgelesen werden. Du solltest deshalb keine großen Geheimnisse dort ablegen. Der Zugang zu deinem Bankkonto zum Beispiel gehört da nicht hin, zumindest noch nicht. An Sicherheitslücken werde gearbeitet, so Sjöblot. Es sei nur ein Anfang, ein erster Einstieg in das, was auf uns alle zurollt. Die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Datenschützer aber warnen vor dem vollends transparenten Bürger. Man kann Leute über den Chip nicht orten, dafür ist die Reichweite der Antenne zu klein. Hält Sjöblot dagegen. Angst vor der neuen Technik tut er gern salopp als irreale Big Brother-Fantasie ab. Wenn die Maschine kämpft, schickt das System Signale in Alex' Gehirn, so dass er glaubt, er hätte die Kontrolle. Doch er hat sie nicht. Es ist nur die Illusion des freien Willens. Es ist vor allem die typische Darstellung von Cyborgs im Hollywood-Film, die Ängste schürt. Als erstes fällt den meisten der Terminator ein. Ich bin ein kybernetischer Organismus, lebendes Gewebe über einem metallischen Endoskelett. Die Leute denken an Krieg zwischen Mensch und Maschine oder an Matrix, wo jeder die Wirklichkeit in einer virtuellen Blase erlebt. Du lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Ich möchte, dass wir die Chip-Technologie verstehen, bevor das Finanzamt oder digitale Unternehmen wie Google uns entsprechende Implantate anbieten. Wenn dieser Tag irgendwann kommt, können wir sagen, hey, wir wissen, wie diese Technik funktioniert. Wir kennen ihre Stärken und Schwächen, wissen, wie man sie einsetzen kann und wie besser nicht. Ich sehe mich als Entwicklungshelfer, der aufzuklären versucht. Wir möchten, wenn die Technologie stärker an uns ranwächst, eine Stimme in dieser Debatte sein, und zwar eine Stimme der Hacker und Nerds und Leute, die es benutzen. Aufklären, sich in die Diskussion einmischen, das Vorurteil vom Cyborg als willenlose Kampfmaschine korrigieren. Darum geht es Enno Park, der 2013 den ersten deutschen Cyborg-Verein in Berlin gegründet hat. Im Gegensatz zu Sjöblot sieht sich der Blogger und Journalist, der seit einer Maserninfektion taub ist, aber dank elektrischem Ohr wieder natürlich hören kann, als Cyborg. Cyborgs sind Mischwesen aus Mensch und Maschine. Die Maschinen sind an den Menschen implantiert. Das Implantat ist Teil meines Körpers und die Elektronik ist ein untrennbarer Teil meines Körpers geworden, schon um mein Gehör aufrechtzuerhalten. Deswegen definiere ich mich mittlerweile tatsächlich als Cyborg. Das tun Leute, die Hörprothesen, Herzschrittmacher oder Insulinpumpe tragen, für gewöhnlich nicht. Cyborgs sind sie trotzdem, findet Park. Quasi die ersten, die sich nahezu unbemerkt in unsere Welt geschlichen haben. Genauso wie die Smartphone-Süchtigen. Für mich ist es nicht wichtig, ob ein Gerät implantiert wird oder nicht. Für mich ist wichtig, ob du es als Teil von dir empfindest. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, denen etwas sehr, sehr Wichtiges fehlt, wenn man ihnen ihr Smartphone wegnimmt. Ein Gerät, mit dem wir mehr sehen können als vorher. Es macht nämlich das unsichtbare, allumgebende Internet sichtbar. Wem das nicht reicht, der hackt wie der Brite Frank Swann sein Hörimplantat, um das Internet auch noch zu hören. Genau diese schrägen Ideen sind es, die auch Park und die Mitglieder seines Berliner Cyborg-Vereins reizen. Wir gucken, was kann man mit der Technik anstellen, und dann ganz oft landet man ja bei Dingen, an die man am Anfang gar nicht gedacht hat. So ist ja das halbe Internet entstanden. Wenn ich jetzt spielerisch sage, heißt das nicht, dass wir da irgendwie verantwortungslos sind oder da irgendwie ein Geheim-OP haben, wo wir da irgendwie Splatter betreiben. So ist das ganz sicher nicht. Ich finde es super spannend, sich etwas implantieren zu lassen. Softwareentwicklerin Corinna zum Beispiel trägt nur zum Spaß einen Magneten in der Fingerspitze. Der macht, dass ich elektromagnetische Felder spüren kann. Klar, ich kann auch damit rumspielen und Sicherheitsnadeln oder so damit aufheben. So richtig den Nutzen im Alltag habe ich noch nicht gefunden. Also das klassische Beispiel ist, ich arbeite ja am Computer, da spüre ich meine Festplatte, wie sie sich bewegt. Der Magnet vibriert so leicht. Es gibt natürlich ökonomische Interessen. Google möchte gerne seine Google Glasses verkaufen. Es gibt ja ein Labor bei Google, das auch an Hirnimplantaten arbeitet. Die Visionäre sind der Meinung, dass wir vielleicht in 20 Jahren oder so kein Gerät mehr in die Hand zu nehmen brauchen, sondern einfach nur mit diesem Implantat googeln und telefonieren und alles machen kann per Gedankenkraft. Die Cyborg-Forschung schreitet so schnell voran, dass wir in etwa 10 Jahren Menschen mit Implantaten upgraden können. Und in 20 Jahren werden wir hoffentlich in der Lage sein, menschliche Gehirne direkt mit Computern zu verbinden, und dann werden wir Cyborgs haben. Sagte der britische Kybernetikprofessor Kevin Warwick schon vor gut 10 Jahren. Der Forscher, der den eigenen Körper zum Experimentierfeld erklärt, möchte als erster richtiger Cyborg in die Geschichte eingehen. Die Idee eines technisch frisierten Hirns hat es ihm besonders angetan. Das werde unsere Gesellschaft auf den Kopf stellen. Wenn jemand lediglich Faktenwissen erwerben will, wird er in Zukunft einfach zu einem Computerterminal gehen und ein Stück Software in seinen Kopf downloaden. Vielleicht müssen Sie das Wissen nicht einmal mehr herunterladen. Wenn Sie eine Information benötigen, verbinden Sie Ihr Gehirn mit dem Computer, der die Daten gespeichert hat, und nutzen seinen Wissensspeicher für eine gewisse Zeit. Menschliche Hirne sind dann lediglich noch Netzwerkgehirne. Ob das mal wahr wird, ist jetzt gerade so ein bisschen fraglich, aber die totale Spinnerei sind diese Ideen tatsächlich nicht mehr. Die Menschen denken für gewöhnlich, dass Städte grau sind. Aber das ist nicht wahr. Seit ich Farben hören kann, weiß ich außerdem, dass jede Stadt ihre eigene Farbe hat. Neil Harbison, der mit seiner Antenne auf dem Kopf aussieht, als sei er Alice im Wunderland entsprungen, ist ein schrilles Beispiel dafür, was heute schon machbar ist. Der irisch-katalanische Künstler sieht die Welt nur in Schwarz und Weiß, weil er von Geburt an farbenblind ist. Mit einem Kybernetik-Experten hat er dann vor gut 10 Jahren aber eine eigenwillige Lösung für sein Problem entwickelt. Er hat sich ein Gerät gebaut, das Farben in Klänge umwandelt. Und das er ständig trägt. Am Anfang war das ganz schön verwirrend. Es war schwierig für mich, Leuten zuzuhören und gleichzeitig zu registrieren, wie sie rein farblich betrachtet klingen. Aber irgendwann hat sich sein Gehirn so dran gewöhnt, dass diese Töne zu einem echten Farbsinn wurden und er dann auch anfing, Farben und Geräusche innerlich zu verwechseln. Es war eine Erleichterung, als ich aufgehört habe, Kopfhörer zu tragen. Jetzt trifft der Farbenton über einen Sensor direkt auf meinen Schädel und gelangt über das Knochengerüst ins Innenohr. Die Audiotöne sind nun leichter von den visuellen Tönen zu unterscheiden. In der Öffentlichkeit polarisiert Habesen. Die Leute starren ihn ungeniert an, zeigen auf ihn, lachen. Über seine Antenne, die sich vom Hinterkopf bis nach vorn zur Stirn wölbt. Genau da sitzt das elektronische Auge, das Farben, selbst Ultraviolett und Infrarot, in hörbare Schallwellen übersetzt. Manche halten ihn für einen Mitarbeiter von Google Street View, andere für einen Spinner. Nicht aber für den ersten staatlich anerkannten Cyborg. Der darf nämlich sein Gerät, das er gebaut hat, auf seinem Passbild tragen, was normalerweise verboten ist. Wir dürfen keine Besonderheiten auf dem Passfoto haben, Ausnahme, Brille und Kopftuch. Habesen ist wahrscheinlich auch der bislang Einzige, der es geschafft hat, sich und seine auf das Cyborg-Dasein zugeschnittene Kunst so zu vermarkten, dass er davon leben kann. Seitdem ich Farben höre, arbeite ich an Werken, die Musik und Malerei verknüpfen. So I transformed the first 100 notes of Pur Elisa. Ich habe zum Beispiel die ersten 100 Noten von Pur Elise in Farbe übersetzt. Und wie du siehst, ist da sehr viel Blau und Violett drin. You see that it's mostly purple, blue. Bei der Übersetzung von Musik in Farbe startet der Künstler in der Mitte der Leinwand mit einem kleinen farbigen Quadrat, der ersten Note. Dann wandert er mit der Pinselspitze filigrane Linien ziehend um das Kästchen herum, bis die Leinwand sich in ein bunt gestreiftes Acrylbild verwandelt hat. In einen kühlen, blaustichigen Beethoven zum Beispiel oder einen gelb-orange getönten Mozart. Umgekehrt funktioniert das Ganze natürlich auch. Die Farben, die Habesen sieht, übersetzt er beim Konzert oder beim Audioporträt in Musik. Ich mache Konzerte, in denen ich mir ein Gesicht rauspicke und die Farben spiele, die ich dort höre. Ich verbinde dazu mein elektronisches Auge mit Lautsprechern und kreiere quasi live einen neuen Mix. Ein geschlossenes Auge, cremefarbenes Lid, goldbraun gelocktes Haar, volle Lippen, rosa Malvenfarben. Das Auge öffnet sich, schimmerndes Gelbgrün. Das Gesicht eines jungen Mannes. Für den Schweden Sjöblad ist der irisch-katalanische Cyborg ein Vorbild. Denn er führt uns vor Augen, was wir alles verpassen, wie unvollständig unser Bild von der Wirklichkeit ist. There are other animals in the animal kingdom who see completely different things that we do. Im Tierreich gibt es Lebewesen, die komplett andere Dinge sehen als wir. Honigbienen etwa können ultraviolett sehen, Schlangen infrarot. Das wäre doch fantastisch, wenn wir unsere Sinne in diese Richtung erweitern könnten. Das würde unsere Zivilisation reicher machen, uns mehr Einsichten und Erkenntnisse erlauben als bisher. Was wäre mit den entsprechenden Antennen nicht alles drin? Mit dem Magnetsinn der Vögel seinen Weg finden, die Nacht zum Tag machen, mit Ultraschallgehör und Infrarotblick. Sjöblad entwirft für den Cyborg eine Zukunft der unbegrenzten Möglichkeiten. Kommen wir nochmal zurück auf die Frage, welche Sinneseindrücke in unserer Zeit sinnvoll wären, im Vergleich zu der Zeit vor rund 200.000 Jahren, als wir noch in der Savanne gelebt haben. Was zum Beispiel sollte schlecht daran sein, wenn wir fähig wären, Krebs zu riechen oder Toxine in Lebensmitteln, die uns im Supermarkt angeboten werden? Ich denke, wir tun da nur etwas, was wir in der westlichen Zivilisation seit ewig tun, und selbst vervollkommnen und selbst erweitern. Ich glaube, dass diese Einstellung tatsächlich relativ normal ist, dass man dann nur zurückschreckt, weil man es noch nicht kennt und dann Angst vor dem Neuen hat. Weltweit basteln Menschen mit unerschütterlichem Technikoptimismus an der schönen neuen Cyborg-Welt von morgen. Jeder soll sich das leisten können, es muss freiwillig sein, darf nicht missbraucht werden. Wenn wir uns selber verändern wollen, modifizieren wollen, weil wir das unter Selbstverwirklichung läuft, dann ist das toll. Aber der Druck darf nicht da sein. Bei so viel Idealismus fällt gern unter den Tisch, dass sich die Hightech-Implantate aber natürlich auch missbrauchen lassen. Zur Manipulation und Kontrolle von Menschen, genauso wie zu Kriegszwecken. Interessant, dass das Pentagon tatsächlich sehr, sehr viel Geld in die Erforschung von Cyborg-Technologien steckt. Nicht nur, um Kriegsinvaliden irgendwelche Prothesen zu verpassen, sondern auch, um den Soldaten noch weiter mit Technologie aufzurüsten. Was ist das für ein Anzug? Das ist kein Anzug, das sind Sie. Was haben Sie mit mir gemacht? Wer in Zukunft welches Implantat trägt, hängt aber sicher auch vom nötigen Kleingeld ab und davon, was es zum Mainstream schafft. Geräte, die irgendwas Cooles können, wo wir uns jetzt vielleicht noch nicht vorstellen können, was es ist, die wir aber mal so dringend haben wollen wie Smartphones. Irgendwann wird jeder, freiwillig oder notgedrungen mitmachen. Davon ist der britische Cyborg-Forscher Warwick fest überzeugt. Wenn wir auf dem bisherigen Weg voranschreiten, werden wir Maschinen entwickeln, die weitaus intelligenter sind als Menschen. Die einzige Möglichkeit für uns, mit diesen Maschinen Schritt zu halten, ist, das menschliche Gehirn abzugraden, uns zu Cyborgs zu entwickeln. Die Zukunft wird entweder von intelligenten Maschinen bestimmt oder von Cyborgs. Ich will ein Cyborg sein. I want to be a cyborg. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.